1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt extreme Essgewohnheiten. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ja da sehr extrem drauf sind, die zum Beispiel nur von Süßigkeiten sich ernähren oder von Cola oder von Limo. Ich würde gerne mit Frutariern reden. Was das genau ist, das werden wir dann schon hier erörtern. Gerne mit Leuten, die Angst vor Lebensmitteln haben oder auch mit Leuten, die bizarre Kombinationen lieben. Also beispielsweise die berühmte Leberwurst mit Bienenhonig gemischt oder sowas. Also extreme Essgewohnheiten oder auch mit Leuten, die extrem viel essen und entsprechend auch an Körpergewicht zugenommen haben. Oder auch mit Leuten, die extrem wenig essen. Unsere Telefonnummer für euch, kostenfrei, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. So, ich bin sehr gespannt, was wir heute jetzt hier alles hören werden. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Christine. Und die Christine ist 18 Jahre alt. Hallo Christine. Hallo. Hallo. Ja, du hast dich gemeldet zu extremen Essgewohnheiten. Ja, ich habe so ziemlich, also ich finde es jedenfalls normal, aber andere schütteln teilweise echt den Kopf. Du machst was Ekliges. Ich finde es lecker, aber die anderen finden es halt ekelhaft. Alle? Finden es alle ekelhaft? Ja, wirklich. Und nur du findest es gut? Ja. Wie lange, bevor du es verrätst, wie lange machst du es schon? Oh Gott, ich glaube seit 6 oder 7 Jahren. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Es war Langeweile. Aus Langeweile. Hast du einen Freund zurzeit? Ja. Der findet das auch ekelhaft. Es geht, also er schüttelt teilweise echt den Kopf, aber manchmal isst das halt mit, aber danach ist ihm schlecht. So, jetzt bin ich gespannt. Du musst uns sagen, was es ist. Ja, also angefangen hat es halt mit Pfannkuchen, mit Ketchup. ja, muss nicht sein. Doch. Doch, du sagst doch, natürlich, ja, okay. Ja, und danach kam mal so eine Art mit, wie Nutella mit Quark oder Saft mit Milch. Was mit Milch? Saft. Saft mit Milch? Ja. Kann man das mischen oder gerinnt das nicht irgendwie? Gibt das nicht Flocken? Ja, schon, aber ich trinke es halt trotzdem. Du trinkst es trotzdem gerne? Ja. Was hast du gesagt? Nutella mit Quark. Ja, das ist ja vielleicht nicht so ganz eklig. Und was noch? Brezeln mit Honig. Brezeln mit, also Salzbrezeln mit Honig? Nee, Salz mache ich runter. Ach so. Ja. Ja, das geht ja auch noch. Ja, was ich auch heute Mittag gegessen habe, war Vanilleeis mit Ketchup und Röstzwiebeln. Da wird's schon, da gruselt's mich schon. Also, Vanilleeis auf einem Teller? Ja, in einer Schüssel. In einer Schüssel, Vanilleeis, Röstzwiebeln und? Ketchup, Curry-Ketchup. Ich glaube, deine Geschmacksnerven sind irgendwie falsch gepolt, könnte das sein? Leicht. Im Ernst, schmeckt dir das wirklich, süßes Vanilleeis mit Röstzwiebeln? Ja, sonst würde ich es doch nicht essen. Ja, ich glaub's ja schon. Und es schmeckt dir wirklich, Entschuldigung, ich sag mal so, es schmeckt dir wirklich richtig gut. Ich esse es sehr, sehr gerne. Dein armer Freund, der muss sich das immer angucken. Ja, stimmt. Ich bin sicher, dass dein Freund noch kein Vanilleeis mit Röstzwiebeln gegessen hat, oder? Doch, er hat es probiert. Und wie fand er es? Naja, man kann es essen, muss aber nicht sein. Also ich meine, den Pfannkuchen mit Ketchup würde ich sagen, naja, okay, wenn der nicht zu süß ist, der Pfannkuchen, vielleicht kann man das mal ausprobieren. Aber das ist der Gipfel. Ach, Quatsch. Ja, Christine, du scheinst da zu experimentieren, ne? Du scheinst da ein bisschen pervers zu sein in dieser Richtung. Quatsch. Was müssen wir beruflich machen? Sag bitte jetzt nicht Köchin. Nein, Maler, Lackierer. Ah, okay, da kannst du nichts falsch machen. Ja, kann ich vielleicht ein bisschen zu viel Lack trinken, aber sonst. Ja, da hört der Spaß dann auf, ne? Ja. Christine, also das war schon mal ein guter Anfang. Also Röstzwiebeln mit Vanilleeis habe ich so noch nie gehört. Wenn es dir schmeckt, wünsche ich guten Appetit und weiter so. Alles klar. Tschüss, ciao. Tschüss. Extreme Essgewohnheiten Und es geht weiter mit Josef. Und Josef ist 71. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Hallo. Josef. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Ja, weil ich gerne Fleisch esse. Ich bin reiner Fleischesser. Ein reiner Fleischesser? Ja. Immer? Seit meinem 14. Lebensjahr. Das ist vielleicht etwas beruflich bedingt. Ich bin gelernter Metzger. Ah, natürlich. Ja. Natürlich. Fleisch von morgens bis abends? Ja, kann man sagen. Zum Frühstück? Zum Frühstück, Ei und Speck. Ei und Speck? Ah ja. Und dann Hauptmahlzeit haben wir abends, beruflich bedingt, meine Frau und mein Sohn lebt noch in meinem Haushalt. Ja. Dann so Zwischenmahlzeiten, wieder Leberwurst, viel Wurst, Frikadellen, Mettwurst, alles was so. Verstehe, also Wurst und Fleisch ist dein Leben? Ist mein Leben. Also einmal durch deinen Beruf natürlich, aber auch vom Geschmack her? Auch vom Geschmack her, ja. Und in all diesen vielen Jahrzehnten ist es dir noch nie übergekommen? Noch nie? Nee. Das heißt ja immer, irgendwann wird man satt davon. Nein, ich könnte immer weiter Fleisch essen. Welches Fleisch magst du am liebsten? Schweinebraten, saftigen Schweinebraten. Schöner, saftiger Schweinebraten. Ja, so schönen Krustenbraten oder Eisbein. Ja. Und Speck. Aber dazu gibt's dann schon Kartoffeln oder Klöße? Weniger Kartoffeln, mehr Fleisch. Ach so, also wirklich Fleisch, da muss nicht viel Kartoffel und da brauchen wir nicht viel Kartoffel beizu. Darf ich mal fragen, wie viel du wiegst? 170 Kilo. Oh, da hat sich das Fleisch aber angesetzt bei dir. Ja, kann man sagen. 170 Kilo, wie groß bist denn du? 1,90. Du bist ja auch ein großer Kerl. Ja, kann man sagen. Nun sagt uns ja die Ernährungswissenschaft, dass das gar nicht gesund ist, so viel Fleisch zu essen. Ja, das sagt mein Arzt schon 40 Jahre. Hast du denn gesundheitliche Probleme bisher? Ja, mit der Lauferei, das wäre schwieriger. Ja. Aber ich schiebe es auch ein bisschen auf das Alter. Nun ist ja nicht mehr der Jüngste. Ja, 71 geht ja noch. Ja, sicher. Aber es gibt Leute, die fitter sind wie ich, aber es gibt auch welche, die weniger fit sind. Ja, klar. Aber so Diabetes und solche Sachen? Keine Krankheit. Werte, Blutwerte, alles in Ordnung. Das ist ja doll. Ich gehe regelmäßig zum Arzt. Das ist ja doll. Nur mein Übergewicht bemängelt er immer. Ja. Das macht das Eisbein, Josef. Ja. Das macht das Eisbein. Richtig. Hast du denn nicht zwischendurch mal Lust auch auf was Süßes, auf ein schönes Stück Kuchen? Doch, ich esse auch dann Sahnekuchen am liebsten. Ja. Richtig kalorienreich. Also, nun kennst du ja, im Moment ist das ja so im Trend, dass die Leute Vegetarier oder Veganer sind, also die Fleisch radikal ablehnen. Was würdest du denen sagen? Ja, ich weiß nicht, kann vielleicht nicht ungesund sein. Ja. Vegetar gut, man, das ist ja ihre, da soll jeder mal seine Fassung. Ja, ja. Ich habe nichts gegen Vegetarier oder Veganer, ist ja noch schlimmer. Ja. Aber für mich wäre das kein Leben, ne? Ich bin dann nicht als Hase auf die Welt gekommen. Ja, ja, natürlich. Lebt deine Frau noch? Ja, sicher. Ja, wie ist denn das? Ist die auch immer so viel mit? Normal, würde ich sagen. Die wiegt dann ein Drittel von mir. Und wenn du, die muss ja dann wahnsinnig viel kochen und braten. Ich koche. Ach, du machst das? Ja, das ist auch wieder beruflich für Dinge, wie gesagt, gelernter Metzger und dann 20 Jahre Gaststätte oder Restaurant. Dann kannst du es. Das heißt, sie? Ja, und da, meine Frau ist 10-12 Jahre jünger wie ich, die ist noch beschäftigt. Ja. Also mache ich die Kocherei. Machst du? Was gab's denn heute? Am letzten Tag heute? Ja, dann hatten wir, was hatte ich gekocht? Rosenkohl mit Bratwurst. Also ein bisschen Gemüse gibt es dann doch Gemüse dabei. Ein bisschen Gemüse gibt es dazu, so, aber wenig Gemüse. Nicht so viel, so ein bisschen zum Garnieren. 5-6 Bratwürste. Ach, die verputzt du dann? 5-6 Bratwürste? Ja. Das war Mittagessen dann? Ja, wie gesagt, wir essen abends. So. Ach so, genau, hast du gesagt. Ja, warme Mahlzeit, ja. Und dann hast du morgens, wenn du aufstehst... Und dann habe ich wieder Hunger und dann gibt es so richtig fette Brote. Fette Brote und Speck und Ei. Das ist ja ein Ding. Ja. Ja, also ein Mann. Ich fühle mich wohl dabei, ne? Du fühlst dich wohl dabei, das ist das Wichtigste. Ja, ja, ja. Ein Mann, der gerne Fleisch isst, ein bisschen zu viel Übergewicht hat, aber naja, so ist es jetzt mal. Ein bisschen ist viel. Untertrieben. Ist noch geschmeichelt, ja. Ja. Ja, aber ich meine, da spielst du ja nun wirklich mit deiner Gesundheit, mit 170 Kilo. Ja, ja. Ja, wie gesagt, mein Blutwert ist in Ordnung. Willst du also nichts daran ändern? Nein, eigentlich nicht. Also du willst... Was 70 Jahre gut war, kann ja nicht schlecht sein. Okay. Kann man schlecht was gegen sagen. Das wäre so, als würde man mit Helmut Schmidt übers Rauchen diskutieren. Das ist genau das Gleiche. Ja, ja. Rauchen, das ist auch noch eine Leidenschaft von mir. Ach, das machst du auch noch? Auch noch, ja. Auch noch kräftiger Raucher? Kräftiger Raucher und trinkt auch gerne Alkohol noch. Ach. Ja. Schmeckt mir alles gut, alles was ungesund ist, schmeckt mir gut. Also ich merke schon, du bist ein Genussmensch. Könnte man sagen. Kann man so sagen. Ja. Und eine rheinische Natur, ne? Das höre ich schon an der Sprache. Ja, aus dem Euskirchener Raum. Euskirchen, naja, okay, das kann man ja nur gelten lassen. Ja, ja, ja. So, Josef, dann danke ich für deinen Anruf und sag weiterhin guten Appetit. Hat mich gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Hat mich auch gefreut. Schönen Gruß an deine Frau. Ja, danke schön, werde ich machen. Tschüss. Danke, tschüss. Also, jetzt hatten wir den sehr überzeugten Fleischesser, der immer Fleisch isst. Nun bin ich mal gespannt, ob wir jemanden haben, der nur von Süßigkeiten lebt. Ich habe es gestern ja schon erzählt, wir hatten vor vielen Jahren mal einen Anrufer, das konnten wir damals fast gar nicht glauben, aber es war wirklich so, der auch stark übergewichtig war und nur von Schokolade, Pralinen und Süßigkeiten lebte und das kombiniert hat mit Cola. Das war schon sehr, sehr, sehr heftig, aber vielleicht habt ihr ja auch... ähnliche oder annähernd ähnliche Gewohnheiten. 0800 220 5050, unser Thema extreme Essgewohnheiten. Ich bin verbunden mit dem Andreas. Andreas ist 30. Guten Morgen, Andreas. Hallo, Domian. Andreas. So, hallo. Wir reden über deine Essgewohnheiten. Über meine Essgewohnheiten. Ich habe gerade zugehört. Ja. Und da wurde ja gesagt, dass der Rainer ist, glaube ich, so ein Genussmensch sei. Und ich finde einfach, dass man als Veganer genauso Genussmensch sein kann, weil man echt so viele tolle Sachen essen kann. Aha, du bist Veganer. Genau, ich bin Veganer. Vielleicht nochmal kurz erklärt für die Leute, die es nicht genau wissen, was Veganer ist. Was ist ein Veganer? Also ein Veganer, das ist jemand, der auch sämtliche Produkte, die mit Tieren zusammenhängen, ablehnt, also aus tierischer Herkunft stammen. Das sind Milchprodukte, das sind Eier, das sind Fleischprodukte. Käse. Genau, Käse, Quark, Joghurt und so weiter. Das gibt es aber alles auch in rein pflanzlichen Alternativen. Also muss man auf gar nichts verzichten. Ja. Und man verzichtet eben auch halt auf Lederprodukte, zum Beispiel Schuhe oder so. Ja. Fangen wir mal gleich mit den Schuhen an. Was hast denn du für Schuhe, wenn du keine Lederschuhe hast? Ich habe Kunstlederschuhe. Ist überhaupt kein Problem. Da also aus Plastik. Ist auch nicht so umweltfreundlich. Ja, aber Leder muss auch halt sehr stark behandelt werden. Das ist genauso umweltschädlich. Also es ist ja nicht so, dass die tote Tierhaut dann wirklich einfach abgezogen werden kann und dann als Schuh verarbeitet werden kann. Da muss auch relativ viel Chemie eingesetzt werden. Ja. Von daher ist es überhaupt kein Problem. Ja. Halt. Trinken Veganer auch Alkohol? Klar. Dürfen die? Klar. Darf man also nach deutschem Reinheitsgebot ist Bier vegan. Was das ist so schlimm daran, wenn ich zu Hause ein glückliches Huhn habe? Lotte, mein Huhn, was ich auch nicht schlachten werde. Lotte legt aber immer fleißig ein Ei. Was ist so schlimm daran, dieses gesunde Hühnerei zu essen? Weil es eine Idylle ist, weil das ja nicht mit der Realität zusammenhängt, weil die Realität ja so aussieht, wenn ich in den Supermarkt gehe und halt Eier kaufe, dann stammen die ja eben aus Massentierhaltung. Nein, ich sprach gerade von Lotte, meinem glücklichen Huhn. Also ich würde es persönlich nicht machen. Ich würde aber jetzt auch niemanden verurteilen, der das jetzt essen würde. Aber die Realität sieht ja so aus, dass eigentlich 95% oder 99% der Eier, die wir kaufen, aus Massentierhaltung stammen und 65 Millionen Küken jährlich werden zermust, weil man mit denen nichts anfangen kann. Ist das nicht extrem? Muss ich dir wirklich recht geben? Ich habe neulich auch so einen Bericht gesehen, das fand ich grauenhaft. Hat man diese kleinen Küken, die männlichen Küken werden direkt aussortiert und die werden weggeschmissen und gleich geschreddert zu Tierfutter. Genau. Das war ganz, ganz schrecklich, war das. Ja, was ich auch extrem finde, ist, dass wir 30% über Bedarf produzieren in Europa durch die EU-Agrarpolitik. Ja. Und vieles davon, so Milchpulver oder auch Geflügelteile, die gehen dann nach Afrika, nach Ghana, nach Burkina Faso dann und zerstören dort die bäuerlichen Grundlagen. Das heißt, es ist auch völlig unsozial. Also eine Agrarpolitik, wenn man sich jetzt mal anguckt, da werden 27.000 Tiere pro Stunde, 134.784.000 pro Jahr geschlachtet. Mhm. Also, Andreas, da bin ich völlig deiner Auffassung. Ja. Aber es gibt ja nun auch die ökologische Tierhaltung. Genau. Und es gibt, also ich habe nicht Lotte das Huhn zu Hause, aber ich habe Verwandten, die einen Bauernhof haben. Mhm. Und da ist das wirklich so ganz klassisch wie vor 100 Jahren. Da werden die Tiere gut behandelt und da wird dann, ich weiß gar nicht, ob ein Huhn Lotte heißt, aber da wird Lotte, nennen wir sie mal so, da wird das Ei genommen. Das ist doch okay. Also Fakt ist, auch ein Biobauer, der es noch so gut meint und auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten will, wird nicht drum herum kommen, auch hier die Küken, die er dann irgendwo anders her kauft, dann auch also mit zu verantworten, dass da eben Küken versterben. Und man kann eigentlich, das hat Karen Duwe ja, dieser Bestseller, der ist jetzt gerade in allen Medien, das hat sie auch sehr gut beschrieben, halt, dass du eigentlich nicht viele Hühner auf einem Haufen halten kannst. Das sind vielleicht ein paar Dutzend oder 100 oder so, aber dann fangen die schon an, irgendwie sich dann halt gegenseitig dann auch zu hacken und so weiter. Deswegen werden die Schnäbel gekürzt halt, ne, bei den Küken. Weil also ich verstehe schon, bei dir ist es das Problem, dass es immer um die Masse geht. Wenn wir ganz klar... Auch auf einem Biobauernhof, die Tiere werden natürlich nicht totgestreichelt, die werden natürlich auch getötet. Und das ist natürlich jetzt das stärkste Argument für vegan, zu sagen, ich finde nicht, dass es irgendeine existenzielle Notwendigkeit gibt, Tiere für unseren Genuss, für unsere Gewohnheit. Aber war es nicht immer schon so? War es nicht immer schon so? Der Mensch ist nun mal ein Jäger und Sammler. Das war er vielleicht mal, aber das sind wir heute nicht mehr. Würden wir heute versuchen, durch Jagd uns zu versorgen, dann müsste man halt, dann könnte die Erde vielleicht maximal 100 Millionen Menschen beherbergen. Was ist so schlimm daran, wenn man ein Huhn schlachtet und es isst? Was ist da schlimm daran? Ich finde es ethisch problematisch. Warum? Weil es keine Notwendigkeit gibt. Wenn die Notwendigkeit darin besteht, dass jemand da Spaß daran hat, das zu essen, Lust auf Fleisch hat, ist das doch eine Notwendigkeit? Man kann auch Spaß daran haben, mit 200 km/h über die Autobahn zu brausen. Ich meine, irgendwo muss die persönliche Freiheit, glaube ich, auch Grenzen haben, nämlich dort, wo sie halt das Lebensrecht, und wenn ich über Tierrechte spreche, dann spreche ich ja nicht darüber, dass ein Schwein das Wahlrecht kriegt und so. Das ist einfach nur darum, aber weit ist es da nicht mehr hin, oder? Also mir geht es einfach nur darum, dass ein Schwein halt oder eine Kuh halt ein existenzielles Lebensrecht hat, nicht mehr und nicht weniger. Ja, weil das ist natürlich jetzt so ein, das postulierst du. Das kann natürlich jemand, ein Bauer kann sagen, ich sage aber der Bauer sagt, ein Huhn oder ein Schwein ist dafür da, dass man es ordentlich behandelt und züchtet und pflegt und dann wird es geschlachtet und dann essen wir uns satt daran. Aber könnte man ja auch sagen. Aber hast du ein existenzielles, also irgendwie einen Grund, der wirklich richtig existenziell ist? Also ich meine, ich rede jetzt hier von Westeuropa, ich rede von Deutschland, ich rede von den USA, ich rede jetzt nicht irgendwie vom Nordpol oder der Mongolei. Oder von irgendwelchen vergangenen Zeiten. Wir gehen heute in den Supermarkt, in den Bioladen, da haben wir wirklich alles zur Auswahl. Gibt es irgendwie einen Grund zu sagen, ich mache das jetzt? Es schmeckt gut. Das ist für mich kein Argument. Warum nicht? Weil es tolle Sachen gibt, die genauso gut schmecken. Der Fleischesser sagt nein, das ist für mich... Also der Josef wird laufen gehen. Ich würde behaupten, der Josef, wenn man den richtig gut zubereitet ist... Essen, das halt eben auch an Fleisch erinnert, und er wird nicht wissen, dass das ist, der wird es nicht merken, weil zum Beispiel in der ARD lief im Oktober mal so eine Sendung, da haben die in der Ruhr-Universität Mensa Bochum mal so Gulasch präsentiert. 90% der Leute haben nicht gemerkt, dass das Ganze kein Fleisch war. Also, ich bin ja schon in großen Teilen auf deiner Seite, nicht gänzlich, ich esse natürlich auch Fleisch, aber sehr in sehr geringem Maß. Das ist schon mal gut, aber... Bitte? Ja, ist ja schon mal hervorragend. Also wenn die meisten Leute das mal machen würden, wäre das schon mal ein großer Schritt nach vorne. Aber was ich immer so ein bisschen seltsam finde bei Veganern, dass die immer, bei dir jetzt nicht so, aber bei vielen, die man so im Fernsehen sieht, die sind immer so verbissen, dogmatisch und missionarisch. Ich bin immer gut gelaunt und ich finde das auch ganz wichtig. Und missionarisch auch. Was? Die sind auch so missionarisch immer. Mag sein, dass es einige gibt, aber die Mehrzahl, die ich kennengelernt habe, und ich kenne mittlerweile eine ganze Menge, weil ich mich eben auch engagiere, weil es jetzt einen Verband gibt, der heißt Vegane Gesellschaft Deutschland, ist jetzt richtig aktiv, auch in ganz vielen Städten, und die meisten und die allermeisten dabei sind, die sind total freundlich und gut gelaunt und auch lebensfroh, und das finde ich halt ganz wichtig, und wir wollen erholt. Auch begeistern halt und nicht anklagen. Okay. Andreas, danke für deine Ausführungen und schön, dass du angerufen hast. Danke, hat mich auch gefreut. Gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist Eva 29. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen. Eva. Ja. Extreme Essgewohnheiten. Ich trinke Cola, wie eine Wahnsinnige. Du trinkst Cola wie eine Wahnsinnige? Ja, so 3 bis 4 Liter am Tag. 3 bis 4 Liter. Ja. Gleich erste Frage, wie dick oder wie schwer bist du? Gar nicht dick, 47 Kilo, 1,58 groß. Boah. Ja. Wie ist das möglich? Wenn du, vier Liter? Ja, Zucker. Das heißt, du nimmst so einen Haufen, einen großen Haufen Zucker jeden Tag zu dir? Ja. Durch die Cola? Ja. Ich weiß nicht, wie viel, man kann es wahrscheinlich berechnen, wie viel Zuckerwürfel in einem Liter sind. Also das ist eine Riesenmenge, ist das? Ja. Warum? Warum machst du das? Warum mache ich das? Also ich bin an sich kein so ein großer Esser, also aber auch nicht fanatisch, dass ich jetzt dünn sein muss oder so. Mhm. Ich bin selbstständig, also ich habe wenig Zeit und das ist auch so ein Stück Gemütlichkeit. Also ich wach früh auf, die Cola steht neben dem Bett, das ist der erste Griff. Also es ist keine Cola Light, ne? Nein. Nein, das ist ganz normale gesüßte Cola. Ganz normale Cola. Du wachst auf am Bett und trinkst deine erste Cola? Ja, bin ich sogar im Schlaf. Auch im Schlaf, wenn du durstig bist und irgendwie mal kurz wach wirst, dann trinkst du Cola. Ja. Was natürlich für die Zähne wieder nicht gut ist. Nee, aber die sehen toll aus. Das fragt sich mein Zahnarzt auch. Also ich bin da irgendwie resistent. So, also du stehst mit Cola auf. Ja. Trinkst du dann zum Frühstück auch Cola? Also ich trinke nur Cola, ich frühstücke nicht. Ach so, du trinkst nur Cola morgens? Ja. Du isst doch nichts dazu? Nee, ich esse nicht. Also nicht morgens, da wird mir übel. Das geht nicht. Also ich bin auch bekannt für den Spruch, das ist nicht meine Zeit zum Essen. Okay, das kann ja sein. Manche trinken dann nur einen Kaffee oder einen Tee morgens und das war's dann auch. Ja. Du trinkst, wie viel Cola trinkst du dann morgens, wenn du aufgestanden bist? Morgens? Also wenn man das so sieht, in der Zeit, wo ich mich zurecht mache, so in der ersten Stunde, ist das bestimmt schon ein halber Liter. Mhm. Immer eisgekühlt oder eher... Nee, wohl temperiert, also so rum. Wohl also so eisgekühlt nur ein Genuss. Ein Genuss. So, und dann gehst du zur Arbeit. Ich arbeite zu Hause. Du arbeitest zu Hause? Ja. Und dann verteilt sich das auf den ganzen Tag, wie du gerade sagst, so 3 bis 4 Liter. Isst du denn mittags dann auch noch mal was Festes? Isst du im Essen, im Mittagessen? Vielleicht mal eine Brezel oder so, aber essen tue ich eigentlich fest warm erst abends und das dann auch recht spät, also meistens erst so um 7, 8. Ja, da würde jeder Ernährungsphysiologe und Wissenschaftler jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, du lieber Himmel, schlimmer geht's gar kaum noch. Mhm. Ja, ist mir klar, sagt auch jeder. Aber du bist nach wie vor gesund? Ja. Aber ich meine, die reine Vernunft sagt dir ja auch, das ist falsch, was ich da mache und vielleicht wirkt sich das irgendwann. Wie lange machst du das schon? Also das fing schon früh an, dass wir bei uns gab es eigentlich immer nur Cola, Fanta, Spezi zu Hause. Und eigentlich schon immer, also seit ich denken kann. Okay, also machst du schon sehr, sehr lange, sehr viele Jahre. Irgendwann wird es sich rächen. Irgendwann schlägt der Körper zurück. Davor habe ich auch Angst, ja. Davor habe ich wirklich Angst. Und gab es denn schon mal Versuche, das ein bisschen einzuschränken, reduzieren? Vielleicht sich was? Also ich bin gerade umgeschwenkt auf Karamalz. Also Malzbier. Ja, Malzbier, genau. Ist, glaube ich, sehr, sehr gesund, ne? Ist sehr gesund, aber ich glaube, das ist noch zuckerhaltiger. Das kann sein, das ist sehr kalorienhaltig, ja. Aber da habe ich dann in der Woche so eine ganze Kiste leer getrunken. Und gut, da war ich aber auch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit, da habe ich halt keine Cola getrunken. Da ist mir übel geworden davon, komischerweise. Hast du denn in irgendeiner Weise auch ein Essproblem? Weiß ich nicht, kann sein. Manchmal denke ich schon, ich esse zu wenig. Das merke ich dann auch. Ja. Das kompensiere ich dann wieder mit Cola. Ja. Und aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich muss jetzt dünn sein oder sonst irgendwas. Na, du bist ja auch dünn. Ja, bin ich auch. Das sagt mir wiederum, dass du wirklich wenig isst bei der Menge von Cola, dass du so dünn bist. Das heißt, du nimmst wirklich nicht viel an fester Nahrung zu dir, sonst hättest du einfach mehr zugenommen. Ja. In all den Jahren. Ja, ja. Und auch keinen Belag auf den Zähnen? Nein, alles gar nicht. Bestens. Gar nicht. Also ich muss auch sagen, ich versiegel meine Zähne auch einmal die Woche nach dem Putzen. Es gibt ja so tolle Mittelchen. Ja, genau. Und also mein Zahnarzt ist begeistert. Und es bleibt immer bei der Cola. Du schwenkst jetzt nicht mal, du hast gerade schon gesagt, immer zu einer Limonade um. Das geht nicht. Nee, Limonade eigentlich in der Regel gar nicht. Mag ich nicht. So zwischendurch zwinge mich dann schon mal alle ein bis zwei Wochen so einen halben Liter Wasser mal zu trinken, so ein kleines Fläschchen. Ja. Aber sonst? Immer Cola. Immer Cola. Also 4 Liter, 5 Liter Cola. Wahnsinn. Ja, also an die 5 komme ich nicht. Sonst würde ich, glaube ich, nur noch auf der Toilette sitzen. 3 bis 4. Ja. Aber ich muss die auch immer dabei haben. Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, immer die Cola dabei. Immer in der Hand. Was sagen denn so deine näheren Menschen um dich herum dazu? Also mein Mann, der findet es gar nicht toll. Das glaube ich. Wenn ich dein Mann wäre, fände ich es auch nicht toll. Und meine Schwester ist ganz schlimm, die trinkt ja nur Wasser. Ja. Die beschwert sich dann immer, wenn sie bei mir ist. Boah, da gibt's ja nur Cola. Mhm. Also ich könnte schon was, ich habe auch Wasser da, ich habe auch Eistee da und Säfte, ich habe ja auch noch ein Kind, ich habe auch was anderes da. Aber sie trinkt dann halt auch Cola und dann sagt sie immer, ich krieg einen Blähbauch und so. Also. Mhm. Wie alt ist dein Kind jetzt? Mein Kind wird jetzt 4 am Sonntag. Ich meine, irgendwann oder schon jetzt bist du ja Vorbild für das Kind. Und es trinkt keine Cola. Weil du es ihm verbietest? Nee, weil er hat auch Cola schon getrunken. Also gerade wenn er halt, meine Kinder haben ja mal Darmkrippen und so weiter, mhm. dann gebe ich dem auch mal Cola. Aber inzwischen sagt er, Cola macht ist nicht gut für den Bauch. Ah ja, hat der kleine Mann, ist ein Junge? Ja. Ja, hat er schon einen gesunden Menschenverstand. Er kann der Mama schon was vormachen jetzt. Ja, denke ich auch irgendwie. Ja, finde ich auch kurios, Eva, aber wirklich in deinem ureigenen Interesse, das solltest du irgendwie versuchen wegzutrainieren. Ich weiß, ich bin ja jetzt momentan, ich bin da ganz viel am Überlegen, und aber das ist echt schwer, es ist wirklich eine Sucht. Ja. Und ohne die, ich weiß nicht, da fehlt mir was. Das ist ganz du gehst so weit und sagst, das ist eine Sucht. Ja, es ist eine Sucht. Ja, also wenn du von heute auf morgen, wenn die Cola weg wäre. Oh. Versuch's doch mal, was dann passiert. Mach doch mal das Experiment. Also das gibt's auch mal, dass dann keine Cola im Haus ist. Dann rufe ich meinen Mann auf der Arbeit an oder ich rufe meine Schwester an und sage, bring mir Cola. Mhm. Aber mach doch mal wirklich den Test, dass du sagst, dieses kommendes Wochenende von Freitagabend bis Montag keinen Tropfen Cola. Kauf dir Wasser, Mineralwasser oder weiß ich was ein, aber keine Cola. Mal sehen, was geschieht. Oje, ich glaube, da könnte ich gar nicht mehr schlafen oder so. Ja, ich meine, es wäre ja ein Experiment mal für dich, ne? Ja, wäre schon mal interessant, ja. Wenn es eine wirkliche Sucht ist, dann musst du es ja schon irgendwie wegtrainieren. Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, in der Schwangerschaft hat es ja auch geklappt. Da hast du ganz drauf verzichtet? Da habe ich ganz drauf, weil mir einfach übel davon geworden ist. Ja gut, da ist man dann anders drauf, ne, in der Schwangerschaft, ja. Dann auch gedacht, okay, Körper sagt, das ist nicht gut, dann lass man das halt weg. Also ich habe jetzt auch gesagt, es ist nicht gut. Der Körper sagt und ich sag's. Da muss das dran sein. Ja, ich sag's ja auch, ich weiß es ja, es wird sich rächen, es wird kommen. Also Eva, ich wünsche dir viel Erfolg damit, dass du da runterkommst. Dankeschön. Alles Gute. Kann ich noch ein Autogramm haben? Gerne, dann legst du auf und wir rufen dich an nochmal wegen deiner Anschrift. Okay, super. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unser Thema extreme Essgewohnheiten. Möchte gerne mit euch reden, wenn ihr extreme Dinge mögt im Lebensmittelbereich, im Essbereich, was wir gerade so gehört haben, dann meldet euch. Und angerufen hat auch die Alexandra und die ist 36. Guten Morgen, Alexandra. Hallo? Alexandra? Hallo? Ja, hörst du mich? Jan. Ja, jetzt höre ich dich auch. Hallo, Alexandra. Hallo, Domian. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Sendung Zimmerfrei. Die fand ich ganz toll. Da? Dankeschön. Da hast du wirklich ein ganz tolles Bild abgegeben. Ich glaube, heute lief die im NDR als Wiederholung, ne? Genau. Ja, genau. Wir haben es gehört. Genau, hier. Also das fand ich ganz klasse. Da hast du wirklich ein ganz tolles Bild abgegeben. Dankeschön. Freut mich, dass du sagst. Okay. So, jetzt zu dir und dem Essen. Ja, zu dem Essen. Also bei mir ist das mit dem Essen so, ich esse überhaupt nichts mehr. Du isst überhaupt nichts mehr? Nein, ich esse überhaupt nichts mehr. Ich kann also kein Essen mehr vertragen. Ich esse nur noch, also was heißt ich esse, ich trinke nur noch Brühe. Mhm. So 2-3 Mal am Tag. Und jeder Schluck Wasser, den ich also zu mir nehme, den übergebe ich eigentlich. Also so Brühwürfel, Maggi-Zeug, sowas? Ja, so Brühwürfel oder manchmal koche ich auch Hühnerbrühe selber, ne? Mhm. Also ich versuche mich schon irgendwie versuche ich wenigstens einigermaßen gesund zu ernähren. Aber es ist eben halt so, dass ich kein Essen mehr bei mir behalten kann. Ich gehe also wirklich 10 Mal am Tag mindestens kotzen. Das heißt, darf man das sagen? Das darf man sagen. Das heißt, dahinter steckt eine bulimische Erkrankung. Oder wie? Ja, aber ich bin eigentlich nicht bulimisch. Ich bin 1,72 groß und wiege 62 Kilo, zwischen 62 und 64 Kilo. Aber, also ich bin eigentlich nicht untergewichtig. Aber woher kommen die 62 Kilo, wenn du nur noch Brühe isst? Ja, habe ich deinem Redakteur gerade schon gesagt. Also ich versuche das Ganze dann immer zwischendurch aufzufangen mit Alkohol, ne? Mhm. Also ich bin ja im Also Alkohol kannst du bei dir behalten? Nein, auch nicht. Ich kotze eigentlich alles aus. Wie lange geht denn das schon so? 4-5 Jahre. 4-5 Jahre? Ja. Du hast gerade im Halbsatz gesagt, ich bin in psychiatrischer? In psychischer Behandlung, ne? In psychologischer Behandlung. Genau. Und ich habe also mehrere Magen- und Darmspiegelungen hinter mir und es ist eben halt so, dass es Magen und Darm ist alles okay soweit. Das natürlich heißt, reizt das alles den Magen, also die Magenschleimhäute sind total im Eimer. Aber es ist eben halt so, dass ich, wenn ich morgens einen Schluck Wasser trinke, dann gehe ich den 10 Minuten später, gehe ich mich übergeben. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen und kann es gar nicht glauben, dass ein Mensch über die Jahre, wie du es gerade gesagt hast, so überhaupt noch leben kann. Wenn du noch viel Wasser trinken würdest, man sagt ja immer, dass man viel Wasser trinken soll, damit der Körper gut durchgespült wird und so weiter. Selbst das funktioniert nicht. Ja, genau. Und das sagt mein Arzt auch und er sagt auch, ich werde also auf jeden Fall keine 50 mehr, ne? Also wenn das so weitergeht, meine Blutwerte sind total im Eimer. Das glaube ich. Und es ist einfach so, ich habe total Ekel vom Essen. Es ist aber so, uns geht es wirtschaftlich, ich lebe mit meinem Lebensgefährten zusammen sehr gut, ja. Mhm. Ich kann mir also gute Lebensmittel leisten. Ich kaufe auch gute Lebensmittel und versuche die auch zu essen. Aber es geht ja nicht um die Qualität der Lebensmittel, sondern um die Lebensmittel an sich. An sich, genau. Mhm. Ich versuche dann Lebensmittel zu kaufen. Ich bin eine leidenschaftliche Köchin. Ich koche für alle Leute, aber ich kann selber nichts essen. So, und es ist ihm halt so, ich koche für alle und ich mache auch für meinen Lebensgefährten, ich mache die tollsten Essen und dies und das und jenes. Aber es dauert eine Viertelstunde. Ich brauche auch nicht mehr, also ich stecke mir nicht in den Finger in den Hals oder so. Ich bin nicht bulimiekrank oder so. Ich brauche nicht, ich gehe einfach vors Waschbecken und mache den Mund auf und es kommt so wieder raus. Weil es dir unangenehm ist und dich quasi ekelst davor und du dich dem wieder entledigen möchtest. Ich finde, Essen ist nicht nötig, ne? Ich finde, Essen ist einfach nicht nötig. Ja, aber ohne Essen sterben Menschen. Ja, ich weiß. Und ich habe jetzt keine Lösung, ne? Ich bin jetzt mittlerweile richtig verzweifelt. Ich weiß, wenn ich jetzt nicht irgendwas daran tue, dann werde ich kaputt gehen, ne, daran. Ja, du wirst schwer erkranken. Wie gesagt, ich wundere mich, dass du nicht schon jetzt noch schwerer erkrankt bist, körperlich. Ja, das sagt mein Arzt auch, ja. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, als ich fragte, wie kannst du denn auf das Gewicht kommen, wenn du so gut wie nichts mehr isst, da hast du gesagt, ja, ich trinke Alkohol. Ja, genau. Welchen Alkohol trinkst du? Also das ist, was ich mit dem Psychologen ja auch wieder kläre. Ich bin ja, wie gesagt, in psychologischer Betreuung auch. Ja. Es ist mir so, dieses Loch, was ich in mir fühle, ja, das versuche ich dann irgendwie zu betäuben, zu füllen. Und das ist eben manchmal der Alkohol. Ja, was für ein Alkohol trinke ich? Also Wodka. Wodka mit Orangensaft. Das ist dann wieder ein paar Vitamine mit Alkohol, ne? Na gut, aber davon wird man ja auch nicht dick. Davon wird man nicht dick, aber ich ergebe das ja auch wieder alles wieder, ne? Also ich ergebe mich ja ständig. Also ist die Frage immer noch nicht geklärt, wieso du dieses Gewicht hast? Keine Ahnung. Vielleicht ist mein Körperbau ganz gut. Vielleicht ist meine Konstellation ganz gut. Nochmal, du isst überhaupt nichts. Nein, ich esse überhaupt nichts. Du trinkst nur diese Hühnerbrühe mal ab und zu. Das kann ich so nicht sagen. Ich esse überhaupt nichts. Ich versuche immer wieder zwischendurch. Ich kaufe jeden Tag oder jeden zweiten oder jeden dritten Tag gute Lebensmittel ein. Und versuche mir dann auch, weil ich, wie gesagt, unheimlich gerne koche und auch für meine Freunde koche, irgendwas zu essen. Also es kann sein. Ich ergebe wieder alles. Ja, das ist immer sowas mit alles. Es kann sein, dass du dich übergibst, aber Reste dennoch im Magen bleiben. Das wissen Bulimiker, dass man sich oftmals nicht gänzlich übergeben kann. So wäre es erklärbar, dass das Gewicht dann doch noch einigermaßen bei dir in Ordnung ist. Ja, genau. Dass Restbestände des Gegessenen doch noch in deinem Magen bleiben. Ja, genau. Das sagt mein Arzt auch. Der sagt immer, das ist gut, wenn Sie wenigstens noch ein bisschen zwischendurch was essen, auch wenn Sie das übergeben. Aber der Körper zieht sich ein bisschen was raus. Ne? Dieses Krankheitsbild, was du hast, ist das was ganz Individuelles oder kennt die Medizin das? Hat der Arzt dir das erklärt, der Psychologe? Gibt es dafür einen Fachausdruck? Naja, also die Ärzte sagen, das ist psychosomatisch. Ne? Ich habe eine ganz schwere Scheidung hinter mir. Ich habe mit meinem Mann 5 Jahre vor Gericht gelegen. Und das hat eigentlich danach angefangen. Das wollte ich gerade fragen. Das hat jetzt, was hast du, 3 Jahre, ne? 4 Jahre? 5 Jahre. Fünf Jahre, genau. Vorher hast du ganz normal gegessen und getrunken. Ganz normal, ja. Und dann durch diese... So kannst du es, den Zusammenhang stellst du her. Durch diese schwere Scheidungsgeschichte, dann ist es dann passiert, oder? Ja, genau. Und der Psychologe, bei dem du bist, macht der mit dir eine Therapie, kann man das so sagen? Ach, weißt du, ich bin jetzt irgendwie durch mehrere Psychologien gegangen, also durch mehrere Therapien gegangen und irgendwie kommt da nichts Wirkliches bei rum, ne? Warst du schon mal in einer Klinik? Ja, ich war auch in der Klinik, klar, ne? Und die setzen dich auf Medikamente, aber ich habe dann festgestellt, auf diese Psychomedikamente, da kam ich gar nicht drauf klar, da bin ich dann wie durch eine Wattewelt gewandert. Das war überhaupt nichts. Und es ist mittlerweile der Standpunkt so, ich lebe seit mehreren Jahren mit einem Lebensgefährten zusammen. Und es ist halt so, der ist jetzt seit einem halben Jahr im Ausland und ich komme alleine gar nicht so gut richtig klar. Und mittlerweile geht es nur noch bergab und ich weiß nicht so mehr so richtig, was ich tun soll. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich mich hinwenden soll, ne? Also ich finde, die alle Alarmsignale schrillen mittlerweile schon, müssen schrillen. Ja, genau. Und dein Arzt sagt das ja auch zu dir, dass du in der roten Zone schon bist. Ja, genau. Er sagt, ich werde keine 50. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Bist du denn für dich so entschlossen? Willst du denn auch etwas verändern? Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, weißt du, Domian, manchmal denke ich, vielleicht ist das irgendwie so eine Schicksalsfügung oder keine Ahnung. Dass, vielleicht ist das mein Weg des Selbstmords. Aber warum willst du denn Selbstmord begehen? Ja, keine Ahnung. Das ist eben, hat eben viel mit der Vergangenheit zu tun, ne? Okay, die Vergangenheit war schwer, aber du sagst, dass du jetzt wieder Lebensgefährten hast, die Zeit des Ehekrieges, der Scheidung. Und vor allen Dingen, weißt du, mir geht's eigentlich gut. Mir geht's gut, wir haben ein eigenes Haus, wir haben genug Geld, wir leben nicht, wir brauchen nicht irgendwie sparen an irgendwas. Geht's also, eigentlich also gut, aber mir geht's nicht gut. Warum geht es dir nicht gut? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Am liebsten würde ich nichts mehr essen, gar nichts mehr essen. Okay, warum geht es dir seelisch nicht gut? Ja, das hat viele Gründe halt, ne? Ich habe eine Tochter. Ja. Und aus dieser gescheiterten Ehe, ich war mit meinem Mann 15 Jahre verheiratet und es geht mir nicht gut. Es geht mir seelisch richtig dreckig. Aber ich bin Marketingassistentin, ja. Ich bin selber ein ganz klarer Mensch. Ich bin klar artikuliert. Ja, ich merke schon, wie du sprichst. Ich weiß, wie es um die menschliche Psyche bestellt ist eigentlich. Ich weiß auch, wie es um meine Psyche bestellt ist. Und trotzdem komme ich nicht klar. Ich komme nicht raus. Ich habe so den Eindruck, deswegen habe ich das gerade gefragt. Ich habe so den Eindruck, dass du dich in dieser Welt komplett einbetoniert hast. Ja, genau. Ja, stimmt. Und ich habe auch den Eindruck, so wie du sprichst, dass du gar nicht so erpicht drauf bist, Hilfe suchen, nach außen zu greifen. Ja, stimmt. Hast du genau richtig erkannt. Genau. Ja, und das besorgt mich. Und das besorgt mich. Du bist eine sehr sympathische Frau, muss ich dir sagen. Danke. Du bist eine sehr sympathische Frau. Du bist, du hast einen Freund, sagst du. Dir geht es finanziell gut. Du bist so, abgesehen von dieser Geschichte, körperlich auch, Gott sei Dank, noch gesund. Es ist so eine Schande und so traurig, wenn eine so junge Frau von 36 Jahren sich so zerstört, Alexander. Sich aufgibt, ne? Ja, das finde ich wirklich ganz traurig. Ich habe auch das Gefühl, dass du noch so wie du es mir jetzt geschildert hast, ich kann das ja nur beurteilen aufgrund dessen, was du gesagt hast, dass du noch nicht massiv genug etwas unternommen hast, um dich aufzugeben. Ja, aber weißt du, ich lebe hier in einer Kleinstadt in Norddeutschland, ne? Und es ist eben halt so, es gibt hier nur ganz wenige Therapeuten, ganz wenige. Und ich habe mir dann versucht, einen anderen Therapeuten zu besorgen und ich habe keine Chance, Nee, aber du bist so eine selbstbewusste Frau. Ich will dir sagen, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wenn du das wirklich willst, du bist so handfest, das höre ich an deiner Sprache, dann kannst du auch etwas organisieren, was für dich richtig gut ist. Und sei es nochmal einen guten klinischen Aufenthalt. Du kannst auch recherchieren, wo eine wirklich gute Klinik ist, zu der du mit Vertrauen gehst. Und das musst du tun. Ich finde, das bist du auch dem Leben schuldig. Man darf sein Leben nicht einfach so zerstören. Man darf es vielleicht, wenn man überhaupt keine Hoffnung mehr hat. Dann ja. Aber in dem Fall sehe ich das nicht. Ich spüre es einfach nicht bei dir. Ja, klar. Ich möchte, dass mein Psychologe dich noch ein bisschen berät in Sachen psychosomatischen Kliniken. Okay. Okay, der ruft dich jetzt gleich an, der heißt Henning. Und alles andere machst du ja sowieso. Dann muss ich mir da gar keine Sorgen machen, das kannst du. Ja, okay, Donald. Ich danke dir für das Gespräch. Ne? Ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, viel Glück. Okay. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Hier ist Carina. Carina ist 22. Guten Morgen, Carina. Ja, hallo Domian. Carina, was ist bei dir los in Sachen Essen? Also, ich bin Vegetarierin. Ja. Mein ganzes Leben lang schon. Aber nur Vegetarier? Ja. Nicht Veganer? Nein, also ich esse kein Fleisch, kein Fisch, kein Ei. Ei auch nicht? Nein. Aber nein, du trinkst Milch und isst Käse? Nee, ich trinke keine Milch. Ja, du bist ja Veganer. Nein, aber ich esse Käse und ich trage auch Wollpullover und Lederschuhe. Also so eine Mischform zwischen Vegetarier ja, und Veganer. Ja, quasi, könnte man so sagen, genau. Ja. Warum? Ja, es hat keinen Grund, ich mag es einfach nicht, vom Geschmack her. Ja. Das ist für viele Leute ist es ganz befremdlich, wie man das nicht mögen kann. Also ich mache es nicht wegen den armen Tieren oder sonst was. Ich mag es einfach nicht. Genau, wir hatten ja gerade, ich glaube, Andreas war das, der eben für das Lebensrecht der Tiere plädiert hat und das genau. Eigentlich eine Schande findet, dass Tiere getötet werden, nur damit wir uns den Bauch voll schlagen können. Das ist bei dir nicht so, du magst es einfach nicht. Ich mag es einfach nicht, genau. Also es hat schon im Kleinkindalter angefangen, meine Eltern essen ganz normal Fleisch, essen eigentlich alles. Ja. Und ich habe es nie gemocht. Ja. Hast du es auch nie probiert? Doch, ich habe es immer wieder mal probiert, ne, weil es ist ja auch, es ist irgendwie schlecht, wenn man mit Leuten ins Restaurant geht zum Beispiel und ja. Es gibt kaum Sachen, die irgendwie ohne Fleisch gemacht werden. Ach, mittlerweile doch schon mehr, finde ich, dass man... Ja, doch, das ist auf jeden Fall, also hat sich vieles ins Positive geändert. Also... Dass ein Koch sich nicht unbedingt mehr beleidigt fühlt, wenn er das macht. Ja, und dass es auch immer mehr Köche gibt, die auch vegetarisch kochen können. Das konnten die früher ja nicht. Genau, richtig. Dann bekam man irgendeinen labbrigen... Blumenkohlauflauf furchtbar. Grauselig, ja, ja. Ja. Das hat sich ja schon geändert. Also, du bist eine Vegetarierin, so ein bisschen Veganer, aber im Prinzip würdest du auch Fleisch essen, wenn es dir schmecken würde. Genau, richtig. Also ich mag auch fleischähnliche Produkte nicht. Das heißt zum Beispiel Tofu. Viele Leute versuchen mir dann irgendwie beim Grillen was Gutes zu tun, indem sie irgendwie Tofu-Würstchen kaufen oder so. Aber dadurch, dass ich es nicht mag, brauche ich eben auch keinen Ersatz. Ja, ja, finde ich ja völlig okay so. Und du so kommst ja eigentlich auch gut durchs Leben, oder? Ja, also es ist halt schon nervig, wie gesagt, dieses, wenn man im Restaurant sitzt und die Leute meinen, sie müssten sich um einen kümmern, weil man ja nicht satt werden würde. Und alle schauen dann in die Karte und schau, ist doch mal das. Oder wie wär's denn, wenn du das bestellst oder so. Du magst auch keinen Käse. Doch, ich mag Käse, aber nicht, wenn er überbacken ist. Ach so. Also wir haben so ein kleines Experiment gemacht. Wir vermuten, dass das an diesem, das ist ein Geschmacksstoff, der nennt sich Unami. Mhm. Das hat man irgendwann mal vor kurzem in Japan entdeckt. Das ist quasi dieses Herzhafte, was Fleisch hat. Mhm. Und das ist auch bei Natriumglutamat. Mhm. Mhm. Das hat zum Beispiel auch diesen herzhaften Geschmack, was es bei manchen Lebensmitteln hervorruft. Ja. Und man hat mir mal so eine Messerspitze gegeben und danach bin ich dann erstmal Richtung Badezimmer gerannt. Ja, da bist du einfach so von deinem Geschmacksempfinden genau, so richtig. Gepolt, dass du das nicht möchtest. Und kommst durchs Leben mit. Ja, ne? Doch, auf jeden Fall. Ja, genau. Noch ein Aspekt zu unserem Thema. Ich danke dir, Carina. Alles Gute und guten Appetit weiterhin. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Jenny. Und Jenny ist 27. Guten Morgen, Jenny. Hallo. Hallo, Jenny. Ja, extreme Essgewohnheiten. Was ist es bei dir? Und zwar, ich habe eine Schilddrüsenfehlfunktion. Mhm. Und das führt dazu, dass ich im Grunde essen kann, was ich will. Ich nehme nicht zu. Wie praktisch? Kann man so oder so sehen. Du siehst es nicht als so sehr praktisch. Also ich muss ehrlich zugeben, in den meisten Situationen sehe ich es schon sehr praktisch. Ich muss gestehen, dass ich mich im Grunde sehr ungesund ernähre. Mhm. Ich esse unheimlich gerne Döner, McDonald's, Pizza und so weiter. Und ich esse das auch sehr, sehr viel. Ja. Also ich bin Studentin und habe dadurch, wenn ich in der Uni bin, jetzt nicht so viel Zeit zum Essen gehen. Ja. Und da bietet es sich natürlich an, mal eben zu McDonald's zu gehen oder zum Dönermann und da was mitzunehmen. Und das tue ich dann halt auch. Und haust dir immer den Magen mit dem ganzen Driss voll? Ja, definitiv. Hm. Ich esse unheimlich viel Döner. Ich esse auch unheimlich gerne Döner. Und die Geschichten von Gammelfleisch im Döner und so interessieren dich auch nicht? Nee, nicht wirklich. Nee. Also mir ist noch nie was passiert und Solange man es nicht schmeckt? Genau. Genau. Wie viel wiegst du denn? Also so um die 50 Kilo. Und bei welcher Größe? 1,70. Ja, das ist ja perfekt, ne? Ja. Ja. Quasi. Also, du bist ja noch sehr jung, 23, da verkraftet der Körper das ja vielleicht. 27, Entschuldigung, genau, ja. 27. Auf Dauer ist das natürlich wirklich nicht gut für die Gesundheit. Also das ist definitiv so. Ich kriege da auch viel zu hören. Ich habe halt in der Familie meine Mutter und meine Schwester, die das sehr eng sehen und die nicht nur sehr auf ihre Ernährung achten müssen, sondern das auch tun. Und von denen kriege ich schon öfter zu hören, lass es doch mal sein, ernähr dich doch mal gesünder. Das geht ja so nicht. Ja, das ist interessant. Wenn du von dem Zeug wirklich dick würdest, würdest du es nicht mehr essen? Wahrscheinlich. Ich weiß, ne? Es nicht genau. Ich gehe davon aus, aber ich kann es halt nicht sagen. Ja. Es ist mir ja noch nie passiert. Nee. So, ne? So hast du jetzt die Erfahrung, weil ich kann es essen und dann ist es wieder vergessen. Mir schmeckt's gut, also esse ich es auch. Ja, genau. Ja, und getränkemäßig halt hauptsächlich Cola oder Zitronentee, da dieser Pulvertee. Ja. Also, ich trinke eigentlich gar nichts anderes, also, muss ich ganz ehrlich zugeben. Du isst überhaupt nichts Gesundes. Nicht wirklich. Das heißt, eigentlich bist du anfällig für Erkältungskrankheiten oder dergleichen? Ja, das stimmt. Also ich bin sehr häufig erkältet, auf jeden Fall. Also eigentlich müsstest du Vitaminmangel haben. Mein Arzt hat mir auch schon mehrmals gesagt, dass man da eigentlich mal gucken müsste und mal irgendwie das auf Medikamente einstellen oder so. Ja, aber das ist ja Wahnsinn, wenn du dir jetzt da die Vitamintabletten reinpfeifst. Das ist ja nicht die Lösung. Die Lösung wäre ab und zu dann mal einen Apfel essen oder einen Salat. Da gibt's ja auch leckere Sachen. Also ich esse durchaus auch Salat, so ist das nicht. Ich mag Salat auch sehr gerne, nur ich mache mir dann halt dazu diese berühmten Knorr-Pulver-Dressings oder irgendwelche oder lecker Mayonnaise. Genau, so Soßen dazu. Diese Fertigflaschensoßen, ja. Das ist eine Und Käse drüber raspeln dann. Ja, das ist eine Schilddrüsenüberfunktion. Eine Überfunktion, genau. Und kann man die wiederum nicht in den Griff bekommen? Ja doch, man kann halt Medikamente nehmen und dann funktioniert das richtig. Und die Medikamente nimmst du nicht? Nee, weil dann könnte ich ja nicht mehr essen, was ich will, ne? Ach, das ist ja verrückt. Das heißt, du nimmst die Medikamente deshalb nicht, weil du dann nicht mehr so essen könntest? Also es geht ja so eigentlich auch ganz gut. Bis auf, dass ich ab und zu mal erkältet bin, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Aber das ist für die Schilddrüse wahrscheinlich auch nicht gut. Das mag schon sein, ja. Boah, du spielst doch mit deiner Gesundheit. Ja, aber da muss dein Arzt doch auch irgendwie einen zu viel kriegen. Wenn der sagt, eigentlich müsste ich sie auf Schilddrüse behandeln, aber sie wollen es nicht, weil sie gerne Fritten mit Mayo essen. Ja, so. Ja, genau. Der hat schon ein paar Mal gesagt, das ist nicht so ganz in Ordnung so. Wie lange geht das jetzt schon so? Das war eigentlich immer schon so. Also ich habe früher als Kind eigentlich noch viel schlimmer mich ernährt. Ich habe eine Zeit lang im Grunde nur Zitronentee getrunken und habe oben in meinem Zimmer Vanillepuddings und Schokostreusel gebunkert. Boah, Mensch. Jenny. Ja. Wie sehen deine Zähne aus? Nicht so gut. Habe ich mir gedacht. Da ist schon viel dran gemacht worden. Also ich hatte schon einige Wurzelbehandlungen und ich denke hauptsächlich wegen der Cola, da ist ja auch viel Säure drin. Total. Die Säure greift ja eigentlich die Zähne noch viel schlimmer an als der Zucker. Hast du denn einen Freund zurzeit? Ich bin verheiratet. Ach, du bist verheiratet? Ja. Ja, wie ist denn das denn zu Hause mit deinem Mann? Der isst auch sehr gerne. Auch solche Sachen? Ja, aber er hält sich ein bisschen mehr zurück, weil er das halt nicht so machen kann. Das heißt, ihr kocht gar nicht viel zu Hause, sondern holt euch immer lecker... Doch, das auf jeden Fall. Ach, das also, auch noch? Ich koche nicht, ich kann das gar nicht. Ja. Aber mein Mann kocht sehr gut, der wollte auch mal eine Lehre zum Koch machen, hat dann aber doch was anderes gemacht und der... Und was kocht er euch immer so Leckeres? Er kocht einfach göttlich, also der macht einfach einen wahnsinns guten Schweinebraten und... Also auch wieder auch nichts Gesundes? Ja doch, natürlich, der kann auch Gesundes kochen, aber... Aber du isst ja lieber Schweinebraten. Ja, genau. Nein, das ist nicht lustig, Jenny. Wirklich. Auch bei dir finde ich, dass du perspektivisch da was verändern musst. Ich weiß das auch, auf jeden Fall. Ja, bis das böse Erwachen kommt, wenn du wirklich mal eine richtig schlimme Krankheit hast, dann denkst du, hätte ich das mal damals gemacht. Und also wir haben halt auch einen kleinen Sohn, der ist 2,5 und du meintest ja eben schon zu der einen Anruferin von wegen Vorbildfunktion so. Und ja, mit der Cola haben wir halt auch schon, also er schielt da schon drauf, definitiv, weil er merkt ja, Mama trinkt nichts anderes als Cola. Mhm. Und er kann auch schon sehr, sehr lange das Wort Cola sagen. Ja, ja. Keine guten Zeichen sind das. Aber da muss ich dann wirklich auch an deine Verantwortung appellieren. Was du mit deinem eigenen Körper machst, ist ja so deine Sache. Wobei ja, das es auch schade klar. ist, wenn du das so laufen lässt. Aber wenn ein Kind in der Familie ist, da musst du darauf achten, dass das Kind nicht gleich auch so degeneriert in Sachen Essen. Also er kriegt das auch nicht und wir gucken auch, dass er sich gesund ernährt. Er bekommt viel Obst und isst auch kein Fastfood und er trinkt nur Wasser hauptsächlich. Aber ich sag dir, wenn du aber so weit... Aber es ist natürlich schon blöd, weil das Kind ja dann irgendwann auch älter wird genau. und dann irgendwann sagt, Mama, ich will das auch trinken. Und man kann ja nicht ewig sagen, Cola ist nur Erwachsene. Ganz genau. Ne? Irgendwann genau. glaubt das Kind einem das dann auch nicht Dann musst mehr. Du sagen, Cola trinken nur dumme Erwachsene. Kleiner Scherz, jetzt ja, nicht. Nee, bitte hast ja recht. Bitte keine Beschwerdemails schreiben. Nein, ach, hast ja recht. Ja, Jenny, dann wünsche ich dir wirklich, dass du schaffst, dich so einigermaßen ein bisschen zu verändern oder in den Griff zu kriegen. Ja. Und schönen Gruß an deinen Ehemann. Kann ich gerade noch einen Gruß absetzen? Ganz schnell. Und zwar möchte ich gerne alle Twitter-User grüßen. Das ist erlaubt. Ich schließe mich dem Gruß an. Super. Liebe Jenny, alles Liebe. Tschüss. Okay, tschüss. Und hier ist Tina. Tina ist 38. Guten Morgen, Tina. Guten Morgen, Domian. So, Tina, wir beide reden über das Essen. Ja, ich freue mich, dass ich mit dir reden kann. Ja. Ich habe eigentlich angerufen zu der Vorrednerin Eva mit der vielen Cola. Ja. Und sie hatte ja gesagt... 3 bis 4 Liter am Tag. Genau, das rächt sich irgendwann. Mhm. Ich war ein genauso Junkie, aber von Spezi, also von Mezzomix. Ja. Und habe das auch in meiner, also in der Jugendzeit und auch in der Kinderzeit bis zum Jahr 2000 genauso gehandhabt. 3 bis 4 Liter am Tag und Wasser hat mir nicht geschmeckt, fand ich nicht toll. Haben deine Eltern das so zugelassen? Ja. Ja. Denen war das egal. Traurigerweise. Ja, das kann man so sagen. Und im Jahr 2000 hat mich dann eine Bauchspeicheldrüsenentzündung erwischt. Ah. Wie alt warst du da im Jahr 2000? Warst du 20? Ja. So ungefähr. Mhm. Ja. Schon im Alter von 20 Jahren eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, was, glaube ich, sehr schmerzhaft und schlimm ist, ne? Ja, es hat mich auf die Intensivstation gebracht. Mhm. Und es war also so, dass sie meinem Mann gesagt haben, sie wissen nicht, ob ich das überlebe. Und da konnte man einen Zusammenhang herstellen durch diesen extremen Zuckerkonsum in den Getränken. Die Bauchspeicheldrüse ist ja fürs Insulin zuständig und auch für den Zucker und die Verarbeitung des Zuckers. Und das musste ich hinterher dann lassen. Ja, wie lange hast du auf der Intensivstation gelegen oder überhaupt im Krankenhaus? Also überhaupt im Krankenhaus etwas über 14 Tage und auf der Intensivstation davon 7 Tage. Ja. Und wie verläuft so eine Bauchspeicheldrüsenentzündung? Erzähl das mal, wie erklär das mal. Also das hat angefangen mit Bauchschmerzen, mit Magenschmerzen, sodass ich gedacht habe, ich habe mir vielleicht den Magen verdorben oder so. Und das hat dann, also dann habe ich erbrochen, konnte nichts mehr bei mir behalten, egal was es war. Und dann zogen sich die Schmerzen also über die Seite, über beide Seiten bis hin zum Rücken und ich kriegte ganz hohes Fieber. Also das kam dazu noch? Ja, also das war nachher über 39 Fieber. Und dann kam unser Hausarzt und hat erstmal Medikamente gegeben, das hat aber alles nichts gebracht und hat dann den Rettungswagen gerufen. Und in der Klinik wurde das dann festgestellt und dann landete ich innerhalb von kurzer Zeit, ich habe im Rettungswagen, habe ich noch gedacht, naja, das wird schon wieder und das kann ja nicht schlimm sein. Ja, und dann landete ich ganz schnell auf der Intensivstation. Also wirklich eine lebensbedrohliche Erkrankung? Ja. Wie geht man da vor? Wie therapiert man das? Also man bekommt nichts mehr zu essen. Und auch erstmal nichts zu trinken. Mhm. Gar nichts, auch kein Wasser? Nein. Nein. Komplett gar nichts. Und wird nur noch per Infusion ernährt. Mhm. Und kriegt wahrscheinlich Medikamente auch. Ja, und kriegt übers Rückenmark noch so einen Katheter gelegt, der einem die Schmerzen nimmt. Mhm. Das heißt, das muss schon sehr schlimm sein mit den Schmerzen, wenn man das macht. Ja, das stimmt. Ist die Bauchspeicheldrüse dann wieder richtig genesen danach? Ist die wieder gesund geworden? Das ist sie. Aber nur, weil ich mich hinterher auch an die wirklich sehr strenge Diät gehalten habe, die man mir dort mitgegeben hat. Bis heute? Ja, ich muss heute noch sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, das heißt, diese Leichtsinnigkeit mit dem vielen, vielen Trinken dieser Limonade hätte dir beinahe das Leben gekostet. Das kann man so sagen, Wahnsinn. Ja. Machst du im Nachhinein deinen Eltern einen Vorwurf? Nee, mir selber. Naja, aber du hast als Kind angefangen, sagst ja, du. Ja, das stimmt. Da hätten sie eigentlich dazwischen gehen müssen und sagen, hier Mädchen, pass mal auf, so nicht. Richtig. Aber meine Eltern haben sich eh nicht viel um meine Gesundheit oder um mich geschert. Mhm. Also. Ist dir das denn, nach dieser Erkrankung musstest du ja radikal damit aufhören? Ja. Ist dir das dann sofort gelungen? Das musste mir gelingen. Da gab es gar keinen... Die Ärzte haben ganz klar gesagt, wenn ich irgendwie das so weiter betreibe, dann ist aus. Mhm. Verstehe. Da ist man wachgerüttelt, ne? Sehr. Das glaube ich. Mhm. Und dann schmeckt plötzlich auch das Wasser. Ja, das glaube ich. Aber ein bisschen Süßes kannst du schon heute mal essen, in Maßen. Ja, also ich habe mir so einen ganz kleinen Kinderbecher gekauft. Mhm. Und das Highlight ist dann so zum warmen Mittagessen oder zum warmen Abendessen, je nachdem, so ein ganz halber Becher spielt sie dazu. Ach so, aber mehr nicht? Nein. Dann ist auch Schluss. Ja. Das ist der Genuss dann. Das ist dann der Genuss. Das ist dein Champagner. Richtig, genau. Andere trinken, also Alkohol darf ich überhaupt nicht mehr, mein Leben lang nicht. Ah, ja. Weil das geht auch auf die Bauchspeicheldrüse. Also, Tina, das war, glaube ich, ein gutes im Sinne von erschreckendes Beispiel, wenn man sich zu sehr gehen lässt, was einem passieren kann. Eben auch, wenn man sehr jung ist. Ja. Ja. Daher danke ich dir sehr, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast und freue mich, dass du die Kurve gekriegt hast damals. Dankeschön. Alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön. Und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist der Christian und der ist 23. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen. Da habe ich mich übrigens vertan. Ich bin 22, hatte vor kurzem Geburtstag. Alles klar, Christian. Und ja, als du gestern oder vorgestern das Beispiel gebracht hast, dass Themennacht heute ist und zum Beispiel kuriose Mischungen, da hast du gesagt, Leberwurst mit Honig. Und eine halbe Stunde vorher habe ich eine Leberwurstschnitte mit Honig gegessen. Sag bloß. Ja, und das hat mich animiert anzurufen und naja, ich... esse verschiedene solche Dinge und... Das finde ich so kurios, dass manche Menschen das offensichtlich wirklich lecker finden und uns, den meisten, käme es hoch, bei der Vorstellung, Leberwurst mit Honig zu essen, da kriegten wir das Würgen. Naja, also ich sage immer so, es gibt ja dieses klassische Essen, ja? Hirschbraten mit Preiselbeeren. Ja. Das ist süß und Fleisch im Grunde. Das stimmt, aber Preiselbeeren sind ja doch so ein bisschen herbe. Ja, und ganz sauer und ja. Aber das könnte. Ja, du hast recht, das geht so in die Richtung. Da hast du wirklich recht, ja, mit den Preiselbeeren, das stimmt. Das stimmt wirklich. Also, du magst Leberwurst mit Honig. Kommt dann zuerst. Ja, oder mit Himbeermarmelade. Kommt dann zuerst die Leberwurst und dann die Marmelade oder umgekehrt? Erst Leberwurst, dann Marmelade. Viel Marmelade? Nee, also das darf nur so ein bisschen süßlich durchkommen. Ah. Ja. Also das ist wirklich ein Genuss für mich. Das esse ich lieben gerne. Mhm. Ja, also früher hat man ja auch, es gibt ja heutzutage auch zum Beispiel Schokolade mit irgendwelchen Gewürzschoten drin, sowas. Ja. Hätte man früher auch gesagt, das schmeckt doch überhaupt nicht, das passt nicht zueinander. Und vielleicht muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Was gibt es denn sonst noch, was du gerne magst? Das Salami mit Nutella, das ist eigentlich auch dasselbe. Salami mit Nutella, das finde ich auch krass. Ja, oder ganz klassisch Käsebrot mit Knoblauch und Marmelade. Das also esse ich schon seit 10 Jahren mindestens. Käsebrot mit Knoblauch kann ich mir noch vorstellen. Bei der Marmelade bin ich wieder weg, bin ich draußen. Das ist durch einen Zufall entstanden. Meine Oma wollte sich eine Wurstschnitte machen, ja, mit Knoblauch, ja, und war dann irgendwie in Gedanken, hat Marmelade drauf gemacht und reingebissen und hat sie gesagt. Nee, es war fantastisch. Achso, ihr hat es auch geschmeckt. Ja, und dadurch ist das mit der Käse, der Marmelade und dem Knoblauch entstanden. Ich verstehe. Bist du denn auch ein Ketchup-Typ? Total. Ketchup. Und Ketchup und Tomatenmark mache ich überall drauf. Überall? Überall. Ich überlege gerade, wo machst du auch Ketchup auf Honig? Nee, aber Tomatenmark. Tomatenmark auf Honig? Ja. Kurios, ich meine, wenn es dir schmeckt, aber dir schmecken so normale Sachen auch. Also. Na klar, ich esse liebend gerne, ich koche gerne, ich esse gerne und ja, auch normale Sachen und. Vielleicht von dir kurz noch ein Statement zum Thema Veganer. Was hältst du von den Leuten? Wie man meint. Bitte? Wie man meint. Wie man meint, aber für dich ist das kein Thema. Du isst gerne Wurst und Fleisch, ja. Mhm. Ja, also das muss ja jeder selbst entscheiden. Absolut, sehe ich auch so. Wobei die Kritik an der Massentierhaltung, finde ich, das ist nichts Individuelles, sondern das ist ein politisches, gesellschaftspolitisches Thema. Und auch hochmoralisch. Hochmoralisch, also, ja. Sehe ich das auch. Mit den Tieren, das, da bin ich derselben Meinung. Also das ist, genau. Christian, aber ich muss dich rausschmeißen. An Menschheit nicht zu vermeiden. Ja, die Sendung ist vorbei. Danke für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Alles klar, ich dir auch. Ciao. Das war's für heute. Morgen sind wir wieder da. Freie Themen Nacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin.